Mallorca. Es war Liebe, war Gefühle, war für mich Amor. Es tut so weh. Lass mich bitte nicht allein, komm wieder. Komm zurück und trink mit mir einen Cheesecake-Shot. Tanz mit mir so Vodka und Tequila. So wie letzten Sommer. Komm, Mama, Cocktail schnell. Lieber dar conmigo. Komm, Happy Mix, mach viel. Mit viel Alkohol. Ich hab voll auf dich Bock. In deinem Gucci-Rock. Und darum stalk ich dich bei WhatsApp und bei TikTok. Ey, am Matrisenbus, ey, sag mal, was mal los? Nichts für das Baby, Mann, drink, Achtung, fertig, los. Kajüte, tere, tere, tere. Kajüte, tere, tere, tere. Tanz mit mir zu Vodka und Tequila. Tequila. So wie letzten Sommer. Komm, Mama, Cocktail schnell. Lieber dar conmigo. Komm, Happy Mix, mach viel. Mit viel Alkohol. Ich folge dir bei Insta, ich folge dir bei Telegram. Ich stehe ganz alleine rum und warte wie ein Eselmann. Ich hol dich ab dem Lambo, du tanzt für mich ein Limbo. Wir sind eine gute Kombo, unsere Liebe, die ist schon. Kajüte, tere, tete. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, ha. Kajüte, tere, tete.